Das verdroß Jona schwer, und er geriet in Zorn und betete zu Jahwe und sprach, ach, Jahwe, das ist ja, was ich sagte, als ich noch in meiner Heimat war, eben dem hatte ich mit der Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollen. Denn ich wusste wohl, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und reich an Huld, und dass du dich das Unheil gereuen lässest. So nimm doch nun, Jahwe, mein Leben dahin, denn es ist besser für mich, ich sterbe, als dass ich leben bleibe. Jahwe aber sprach, bist du mit Recht so erzürnt? Hierauf verließ Jona die Stadt und nahm seinen Aufenthalt östlich von der Stadt. Daselbst machte er sich eine Hütte und setzte sich darunter in den Schatten, um abzuwarten, was mit der Stadt geschehen würde. Da beorderte Jahwe Gott einen Rizinus, der wuchs über Jona empor, damit er Schatten über seinem Haupte hätte und ihm von seinem Unmute geholfen würde, und Jona hatte große Freude über den Rizinus. Als aber des anderen Tags die Morgenröte anbrach, beorderte Gott einen Wurm, der stach den Rizinus, dass er verdorrte. Als nun die Sonne aufging, beorderte Gott einen glühenden Ostwind, und die Sonne stach Jona auf das Haupt, dass er gänzlich ermattete. Da wünschte er sich den Tod und sprach, es ist besser für mich, ich sterbe, als dass ich leben bleibe. Da sprach Gott zu Jona, bist du mit Recht so erzürnt wegen des Rizinus? Er antwortete, mit Recht zürne ich bis zum Tode. Jahwe aber sprach, dich jammert des Rizinus, obschon du dich nicht um ihn gemüht, noch ihn großgezogen hast, der in einer Nacht entstand und in einer Nacht zugrunde ging. Und mich sollte es nicht jammern Ninives, der großen Stadt, in der sich mehr als 120.000 Menschen befinden, die nicht zwischen rechts und links zu unterscheiden wissen, und viele Tiere,